北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Hello, 朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座德语三百句。在这次节目中，我们学习第15课，在邮局。 Jetzt lernen wir Lektion 15, auf dem Postamt. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学的内容。现在请朋友们听一个小对话。Herr Ober, ist dieser Tisch frei? Ja, hier ist die Speisekarte. Ich möchte eine Tomatensuppe, ein Wiener Schnitzel. Und trinken? Ein Mineralwasser bitte. Möchten Sie noch etwas? Nein. Eine Tomatensuppe, ein Wiener Schnitzel und ein Mineralwasser. Ja.请您再听一遍这个对话。Herr Ober, ist dieser Tisch frei? Ja, hier ist die Speisekarte. Ich möchte eine Tomatensuppe, eine Wiener Schnitzel. Und trinken? Ein Mineralwasser bitte. Möchten Sie noch etwas? Nein. Eine Tomatensuppe, ein Wiener Schnitzel und ein Mineralwasser. Ja.今天我们学习怎样在邮局拍电报、寄包裹、寄信、买邮票。如果您要问是在这里打国际电报吗？怎么说呢 ？Kann ich hier ein Telegramm ins Ausland schicken？ 是在这里打国际电报吗 ？Kann ich hier ein Telegramm ins Ausland schicken？ Kann ich hier ein Telegramm ins Ausland schicken？ 有时您还想在这里寄包裹。 Kann ich hier das Päckchen aufgeben? 能在这里寄包裹吗 ？Kann ich hier das Päckchen aufgeben? Kann ich hier das Päckchen aufgeben? 邮局的工作人员一定会问您的包裹是寄到什么地方去的。 Wohin soll es gehen? 寄往哪里 ？Wohin soll es gehen? Wohin soll es gehen? 句子里的 s。是指上一句话里说的 das Päckchen. Päckchen 是中性名词，所以用 s 来代替。比如您的包裹是要寄到上海的，这句话简单的说就是 nach Shanghai. 上海 nach Shanghai. nach Shanghai. nach 是个介词，表示方向，用的时候在 nach 后面加上个地名就可以了。比如您的信或包裹要寄到北京 ，nach Beijing， nach Beijing。 邮局的工作人员一定还要知道您寄的东西是航空还是海运，他们会这样问您 ：Mit Luftpost oder per Schiff？ 是航空还是海运 ？Mit Luftpost oder per Schiff？ Mit Luftpost oder per Schiff？ 可以这样回答 Mit Luftpost 寄航空 Mit Luftpost Per Schiff 寄海运 Per Schiff 我们已经学了几个句型，我们把刚学过的句子连成一个小对话，请您听一听。 Bitte, kann ich hier das Päckchen aufgeben? Ja, wohin soll es gehen? Nach Beijing. Mit Luftpost oder per Schiff? Mit Luftpost, bitte. 请您再听一遍。Bitte, kann ich hier das Päckchen aufgeben? Ja, wohin soll es denn gehen? Nach Beijing. Mit Luftpost oder per Schiff? Mit Luftpost, bitte. 我们寄的是书或资料一类的东西，可以作为印刷品寄。 Sie können das als Drucksache schicken. 您可以把这些东西作为印刷品寄。 Sie können das als Drucksache schicken. Sie können das als Drucksache schicken. 邮寄信件，您需要买些邮票。 Ich möchte noch Briefmarken kaufen. 我还想买些邮票。 Ich möchte noch Briefmarken kaufen. Ich möchte noch Briefmarken kaufen. 喜欢集邮的朋友可能还要买些纪念邮票。 Haben Sie Sonderbriefmarken? 有纪念邮票吗？ Haben Sie Sonderbriefmarken? Haben Sie Sonderbriefmarken? 纪念邮票这个单词比较长，我们一起读一读。 Sonderbriefmarken. Sonderbriefmarken. 如果要买十张六十分尼的邮票呢？ Ich brauche 10 Briefmarken zu 60 Pfennig. 我要十张六十分尼的邮票。 Ich brauche 10 Briefmarken zu 60 Pfennig. Ich brauche 10 Briefmarken zu 60 Pfennig. 那要买十张一马克的邮票就可以简单地说。 10 zu einer Mark. 我要十张一马克的邮票。 10 zu einer Mark. 10 zu einer Mark. 我们把上面的两个句子连在一起。 Ich brauche 10 Briefmarken zu 60 Pfennig. 10 zu einer Mark. Ich brauche 10 Briefmarken zu 60 Pfennig. 10 zu einer Mark. 在国外，我们要知道寄到中国的一封信要多少邮资，您可以这样问。 Was kostet ein Brief mit Luftpost nach China? 寄到中国的一封航空信要多少钱？ Was kostet ein Brief mit Luftpost nach China? Was kostet ein Brief mit Luftpost nach China? 在这里要提醒一下朋友，在德国寄信要严格地按信的重量贴足邮票，否则就要退回。下面我们听一个小对话。 Bitte, ich möchte Briefmarken kaufen. Wie viele brauchen Sie? 10 Briefmarken zu einer Mark, 5 Postkarten. Zusammen 15 Mark, bitte. Was kostet ein Brief nach China? Luftpost? Ja. 3 Mark. Danke. 在这个对话里出现了一个单词 postkarten。postkarten 是明信片的意思，单数是 die postkart， 复数是 die postkarten。请您再听一遍这个对话。 Bitte, ich möchte Briefmarken kaufen. Wie viele brauchen Sie? 10 Briefmarken zu einer Mark, 5 postkarten. Zusammen 15 Mark, bitte. Was kostet ein Brief nach China? Luftpost? Ja. 3 Mark. Danke. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Weightless a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lie that you make up for. 北京人民广播电台